Ein neues Liedchen gegen die Pfaffen. Erstens. Der Papst, der Vater der Väter, ist uns von Gott auserkoren. Er erlöst uns Übeltäter, niemand bleibt verloren. Ihr seid so frei erkoren, ihr Menschen unversehrt. Die Hölle ist verloren, wenn man den Spieß umkehrt. Zweitens. Er hat sehr viele Hände. Die Mönche und die Pfaffen, sie betteln sehr behende, um nicht zu singen und zu gaffen. Sie wollen immer schlafen, bis wieder die Sonne kehrt. Ihr Werk ist von Gott geschaffen, wenn man den Spieß umkehrt. Drittens. Sie sammeln kein Geld in Haufen, Goldgulden oder Kronen, und mögen gar nicht saufen, sie essen dicke Bohnen. Ich will sie gerne schonen, das ward von mir begehrt. Der Herr wird ihnen lohnen, wenn man den Spieß umkehrt. Viertens. Sie haben keine Pfründe, weder hier noch an anderen Flecken. Man hält sie frei von Sünde, kein Makel kann sie schrecken. Ich will ihr Lob erwecken, ihr macht ja nichts verkehrt. Kein Mensch kann sie beflecken, wenn man den Spieß umkehrt. Fünftens. Prinz und ihr Oberpfaffen, wollt ihr eure Ehre bewahren? Ihr seid von Gott geschaffen, der will euch lange aufsparen. Mit allen euren Dienern waren, mit Schreibern, Knechten und Pferden, Gottes Wort sollt ihr erfahren, wenn man den Spieß umkehrt. Aus den Niederlanden um 1600.